Volksheld Sarrazin. So tituliert das Nachrichtenmagazin Der Spiegel diese Woche seine Ausgabe. Untertitel: Warum so viele Deutsche einem Provokateur verfallen. Klingt ein bisschen scheinheilig. Es geht um das Buch des Bundesbankvorstands Thilo Sarrazin. Deutschland schafft sich ab, lautet der Titel. Darin geht es um die rechte These, dass Deutschland und damit das christliche Abendland natürlich vom Untergang bedroht sind, weil sich die eingewanderten Musulmanen zu schnell vermehrten, in zig Jahren die Bevölkerungsmehrheit stellten und damit Deutschland sozusagen übernehmen. Belegt wird das mit allerlei Halb-, Viertel- und Teilwahrheiten. Das Manöver ist durchsichtig und nicht sehr originell. Ähnliche oder gleiche Behauptungen hört und liest man seit Jahren aus rechten und bürgerlichen Kreisen. Interessant aber ist der Wirbel, der Medienrummel, der um dieses Buch gemacht wird. Hier wird klar, welch ein gigantisches Ablenkungsmanöver da veranstaltet wird. Während die Banken, Hedgefonds und Investmentpools, internationale Finanzhaie mit ihren kriminellen Methoden die Staatskassen plündern, leistungslose Millionengehälter an Bankmanager gezahlt werden, kommt ausgerechnet aus den Eingeweiden der Bundesbank der Ruf: Deutschland erwache. Deutschland schafft sich ab. Deutschland erwache. Das darf nicht sein. Nicht der Jude, nein, der Musulmane bedroht jetzt die Nation. Nicht wir, die Banker, so heißt es, unterschwellig sind eure Feinde. Nein, es sind die Musulmanen, die sich so schrecklich vermehren und schmarotzen und am Volkskörper nagen. Solche Töne erreichen die verärgerten Massen in einer Zeit des parasitären Mafiakapitalismus wieder einmal. Wieder einmal soll der Volkszorn in eine bestimmte Richtung gelenkt werden. Abgelenkt werden auf alle Fälle soll die Wut der betrogenen Massen von einer unfähigen, raffgierigen, gescheiterten Politikerkaste, einer gierigen, die Hälse nicht vollkriegenden Kapitalistenklasse. Unabhängig davon, dass Sarrazins Buch auch wahre Elemente enthält, ist die Sache eine ärgerliche, faschistoide Frechheit. Leute wie Sarrazin, die ein gnadenloses kapitalistisches Zinssystem betreiben, Zinsknechtsystem, Ausbeutung und inhumanen Mietwucher, Lohndrückerei und finanzielle Betrugsgeschäfte fördern und unterhalten, die letzten Endes dafür sorgen, dass Frauen es sich tausendmal, hundertmal überlegen, schwanger zu werden, weil ihnen sonst Entlassung droht. Solche Leute würden keinen Finger krumm machen, wenn die Geburtenrate sogenannter deutscher Frauen, jetzt mal in ihrer Logik gedacht, durch eine fortschrittliche, humane Sozialpolitik gefördert werden könnte. Rote Karte für diesen Sarrazin und seine Hintermänner. In Zeiten der Krise gibt es immer für die Herrschaft, für die herrschende Klasse eine Option. Nach unten treten und den politischen Diskurs faschistoisieren, das heißt, die Wut, den Zorn auf eine Minderheit lenken. Unsere Antwort kann nur sein: Klarstellung, Revolte, Revolte, weg mit den Verhältnissen. Weg mit den schlechten Verhältnissen. Niemandsland, 91,4 FM, Kontrabande. Whiskey, oh, you know why. was the way to the next pretty boy. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For we must find the next pretty boy. For if we don't find the next pretty boy, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Großartige Stimme von Lotte Lenya. Die Banken aus den tiefen Eingeweiden, aus dem Darm vielleicht sogar der Bundesbank, kommt die Errettung Deutschlands mit dem aufrüttelnden Buch von Bundesbankvorstand Sarrazin, Thilo Sarrazin. Deutschland schafft sich ab. Eine Klageschrift, eine Anklageschrift. Es geht aber um was ganz anderes. Dieses Ablenkungsmanöver ist so durchsichtig, dass es schon fast lächerlich ist. Am 29. September treffen sich die EU-Finanzminister. Am 29. September gibt es auch einen Bankenaktionstag. Es geht um das Thema Zerschlagung der Großbanken statt Kürzungspaket gegen die Armen. Darum geht's. Mit milliardenschweren staatlichen Rettungspaketen wurden die Banken und die Vermögen ihrer reichen Klientel gerettet. Doch anstatt diejenigen zur Kasse zu bitten, die für die Krise verantwortlich sind und von ihr profitiert haben, werden die Kosten jetzt von allen, vor allem auf die ärmsten Teile der Bevölkerung abgewälzt. Die Reichen werden reicher, Armut nimmt auf dramatische Weise zu. Doch es ist genug für alle da. Die Verursacher und Profiteure sollen zahlen. Das Bankentribunal von Attac hat gezeigt, die Finanzkrise führt zum größten Bankenraub der Geschichte. Für die Verluste der Banken muss die gesamte Bevölkerung aufkommen, doch ihre ökologisch und gesellschaftlich zerstörerischen Geschäfte betreiben sie weiter wie zuvor. Die grundlegenden Probleme des Finanz- und Bankensystems wurden nicht angegangen. Banken wie die Deutsche Bank sind weiterhin so groß, dass sie die Politik erpressen und die Demokratie zerstören. Darum, Großbanken müssen zerschlagen werden und dem Gemeinwohl verpflichten für ein ganz anderes Bankensystem. Der Europäische Gewerkschaftsbund, EGB, ruft für den 29. September anlässlich des Treffens der EU-Finanzminister zu einer Demonstration in Brüssel und Aktionen in weiteren Hauptstädten auf. Am selben Tag, das wissen wir hier, werden in Griechenland und Spanien Generalstreiks stattfinden. gibt also einen heißen Herbstanfang. Das Europäische Sozialforum hat für diesen Tag zu einem europaweiten Aktionstag aufgerufen. Auch Attac Deutschland und Attac International wird am 29. September Banken besuchen und dezentral und bundesweit unmissverständlich deutlich machen, es reicht. Gehen wir zu den Banken, lasst uns ihre asoziale Umverteilungsmaschinerie öffentlich anprangern, heißt es auf der Internetseite von Attac. In 5 Punkten wird nun erklärt, warum man Banken besuchen soll, als kritischer Bürger, der mehr Demokratie fordert. Erstens, Banken sind die Infrastruktur der globalen Umverteilung und ermöglichen es den Vermögenden, ihren Reichtum zu konzentrieren und zu vermehren auf Kosten von Mensch und Natur. Zweitens, durch die Geschäfte mit Steueroasen helfen Banken, dass jährlich Milliarden von Steuergeldern hinterzogen werden. Damit berauben sie nicht nur die öffentlichen Haushalte, sondern treiben auch die globale Umverteilung von Süden nach Norden voran. Drittens, Banken haben die Krise mit ausgelöst. Sie haben die Liberalisierung und Deregulierung der globalen Finanzmärkte vorangetrieben. Sie haben hochspekulative Finanzpapiere aufgelegt, verkauft, gehandelt und eine undurchsichtige Schattenwirtschaft geschaffen. Damit sorgten sie auch dafür, dass Armut zunimmt, der Sozialstaat ausgehöhlt und soziale Infrastruktur zerschlagen wird. Viertens, Banken berauben die Allgemeinheit. Banken haben für ihre Verluste in der Krise Milliarden öffentlicher Rettungsgelder verschleudert und dazu benutzt, weiter im Finanzcasino zu spielen. Fünftens, Banken zerstören die Demokratie und erzeugen staatliche Ohnmacht. Einige Banken sind so groß, dass sie als systemrelevant gelten. Weil ihr Zusammenbruch das gesamte Finanz- und Wirtschaftssystem gefährden würde, spekulieren sie darauf, auch künftig mit Steuergeldern gerettet zu werden. Eine Menge Argumente, eine Menge Fakten für alle, die das übertrieben finden. Ach, die Banken, so schlecht können die doch nicht sein. Für alle Menschen, die solche Sätze übertrieben finden, für diese Leute gibt es sehr viel Infomaterial. Sie können sich selber überzeugen, wie das wirklich aussieht. Es ist sogar noch viel schlimmer, als ich hier gesagt habe. Und man müsste noch viel härtere Worte benutzen. Da geht gerade das Telefon, ein bisschen Musik. Bankster vor Gericht. Der Vorabdruck eines Buches ist auf der Internetseite von Attac zu lesen. Das ist ein Buch von Herrn Werner Rügemer. Und Herr Werner Rügemer beschäftigt sich schon seit langem mit der Finanzkrise. Erschienen von diesem Autor sind im thematischen Zusammenhang Werke zum Thema Heuschrecken im öffentlichen Raum und die Berater, erschienen im Transkript Verlag sowie Cross-Border Leasing, ein Lehrstück zur globalen Enteignung der Städte. Zu beziehen im JW-Shop erhältlich, im Verlag Westfälisches Dampfboot. Die Thesen sind eigentlich keine Behauptungen, sondern es sind Fakten, die Herr Rügemer fast schon nüchtern, manchmal auch mit Ironie und mit einem gewissen Sarkasmus aufzählt. Wie gesagt, ein Vorabdruck ist im Internet zu lesen. Jetzt will es niemand mehr gewesen sein. Die wenigen juristisch belangten Krisenverursacher berufen sich auf kollektive Fehleinschätzungen der Finanzwelt und, ja, das wissen wir, sie wollen ihre Boni ausgezahlt haben. Das heißt, die Bankiers wollen sich nicht nur nicht verantwortlich fühlen für den ganzen Schlamassel, den sie angerichtet haben, sondern sie wollen auch noch weiter Millionen abkassieren. Investmentbanken haben seit dem Jahr 2000 weltweit tausenden Kommunen und Regionalverwaltungen innovative Finanzprodukte, so heißen diese Monsterpapiere, verkauft. Auch eine noch unbekannte Zahl Mittelständler war begehrte Kundschaft. Dabei ging es vor allem um Spread Letter Swaps. Ja, das klingt sehr interessant. Das klingt immer amerikanisch und die Leute wissen nie genau, was das ist. Mit dem Versprechen der Zins- bzw. Renditeoptimierung haben die Banken Zinsderivate, also Zinswetten, verkauft. Dabei informierten sie allerdings nicht genau darüber, dass sie vor allem selbst mit diesen Produkten Gewinne machen wollten und dass eine Wette zwar gewonnen, aber auch verloren werden kann. Und da die Banken als Hersteller der Produkte am längeren Hebel saßen, waren sie in den allermeisten Fällen die Gewinner. Ein Riesenskandal ist folgende Tatsache. Etwa 200 deutsche Kommunen sind solche Zinswetten eingegangen. Kommunen heißt, da sitzen Leute, die sind biedere kleine SPD-Funktionäre oder Bürger, CDU, FDP und die schließen Verträge ab. Verträge, die wirklich Hanebüchen sind und man kann hier wirklich von Schildbürgern sprechen. Das heißt, 200 deutsche Kommunen sind Zinswetten eingegangen. Die bisher bekannt gewordenen Verluste liegen zwischen 4 Millionen in Pforzheim und 50 Millionen, je nachdem, Euro in Hagen. Das heißt, es sind Milliarden verzockt worden. Erst allmählich raffen sich einige Kommunen auf, den Hauptverkäufer Deutsche Bank wegen Falschinformationen zu verklagen. Nach ersten gerichtlichen Niederlagen, die auch der Tatsache geschuldet sind, dass Anwälte und Richter sich zunächst nicht auskannten bzw. sich auf die Darstellung der Deutschen Bank verließen, wurde diese inzwischen durch mehrere Landgerichte und zuletzt das Oberlandesgericht Stuttgart zur Zahlung von Schadensersatz verurteilt. Begründung: Die Bank habe ein Geschäft mit Zinsoptimierung angeboten, obwohl sie es gleichzeitig so konstruiert habe, dass der Kunde wahrscheinlich einen Verlust erleidet. Die Deutsche Bank verteidigt sich damit, dass sie nicht als Berater, sondern als Handelspartner aufgetreten sei. Sie geht in allen Fällen in Revision. Auch in den Vereinigten Staaten haben hunderte Kommunen, Schuldistrikt und Kläranlagenbetreiber innovative Finanzprodukte gekauft. Insbesondere JP Morgan, Merrill Lynch, Citicorp und Wachovia haben sich auf diese Zielgruppe spezialisiert. Die öffentlichen Kunden wurden mit anfänglichen Barauszahlungen und Spenden etwa für Jugendstiftungen gelockt und gingen Zinswetten mit einer Laufzeit von bis zu 30 Jahren ein. Bauernfängerei. Wenn Zinsen steigen, ist damit ein Wechsel zu günstigeren Krediten nicht mehr möglich. Mit steigenden Gebühren, etwa für die Abwasserversorgung, tragen Millionen Bürgerinnen und Bürger nun die Kosten. Auch hier haben die Banken die Risiken heruntergespielt. Ein Standardargument lautete: Das ist von Ratingagenturen als angemessenes Finanzinstrument akzeptiert. Ratingagenturen war natürlich die Finanzmafia selber. Das US-Justizministerium hat im November 2007 wegen der Kommunalderivate die umfangreichste Kriminalermittlung seiner Geschichte begonnen. Auch die SEC ermittelt. Eine Klagewelle der Betroffenen durchzieht das Land. Ob sich die Kläger damit allerdings aus ihrer Rolle als Mitspieler der Banken verabschieden können, ist zweifelhaft. Die Banker, die nun das Volk aufrufen, wie Herr Sarrazin in Deutschland, doch etwas gegen die Musulmanen zu tun, die sich so schrecklich vermehren und unserem Volkskörper zur Last liegen, diese Banker zeigen bisher keinerlei Unrechtsbewusstsein. Sie akzeptieren auch nicht die ansonsten von ihnen behauptete Bindung des Einkommens an gute Leistungen. Nein. Wer ist nun ein Schmarotzer? 2 Milliarden US-Dollar Boni ließen sich allein die europäischen und asiatischen Lehman-Manager nach der Insolvenzerklärung auszahlen. Sie konnten sich darauf berufen, dass ihnen die Boni vertraglich garantiert waren. Klar, die Verträge haben sie selber vorher natürlich ausgetüftelt und von ihren Anwälten praktisch rechtskräftig machen lassen. Unabhängig vom Erfolg der Bank natürlich. Die wollen also kassieren, auch wenn sie schlecht gewirtschaftet haben. Ähnlich wie die Lehman-Manager sieht es auch der ehemalige Vorstand der Hyporeal Estate. Der Vorsitzende, ein gewisser Herr Georg Funke, schied wie 3 weitere Vorstandsmitglieder nach der Insolvenz aus. Alle klagen nun auf vollständige Auszahlung ihrer vereinbarten Ansprüche. Bei Funke sind dies Gehälter bis 2013 in Höhe von 3,5 Millionen Euro und eine anschließende jährliche Pension von 560.000 Euro. Der Vorstandschef der staatlich geretteten HSH Nordbank, ein gewisser Herr Dirk Nonnenmacher, bestand auf Boni in Höhe von 2,9 Millionen Euro. Er berief sich ebenfalls auf einen Vertrag, der ihm diesen Betrag unabhängig vom Unternehmenserfolg garantiert. Darin wurde er vom neuen Aufsichtsratsvorsitzenden Hilmar Kopper natürlich unterstützt. Solche in besonderen Verträgen vereinbarte und auch viel höhere Boni wurden an zahlreiche Pleitebanker nach Ausbruch der Finanzkrise ausgezahlt und notfalls gerichtlich erstritten. Auch die Regierungen unterstützen Banker bei ihren Forderungen nach erfolgsunabhängigen Boni, hohen Gehältern und Pensionen. So erhielt ein gewisser Axel Wiedand, der von der Deutschen Bank kommend den Vorstandsvorsitz der staatlich zu rettenden HRE übernahm, die vertraglich unverfallbare Zusage, schon nach einem Jahr Tätigkeit Anspruch auf 240.000 Euro Pension zu haben. Und zwar bereits ab dem 60. Lebensjahr. Das muss man sich mal vorstellen, wie diese Herrschaften sich das Geld nur so zuschaufeln. Er schied nach einem Jahr natürlich aus und nahm diesen Anspruch mit. Zudem erhielt er für das Jahr 1,5 Millionen Euro Gehalt, obwohl Vorstandsmitgliedern in der staatlich geretteten HRE nur eine halbe Million zusteht. Das heißt, er hat geklaut. Herr Werner Rügemer führt jetzt sehr viel aus über die kollektive Selbstentlastung der Banken, wie eigentlich diese heiligen Kühe, die Banken, von Staat und Justiz geschont werden und mit welchen Tricks diese Leute eigentlich vorgehen, um den Politikern, dem Staat selber, praktisch die Pistole ständig auf die Brust zu setzen. Wer nach Schuld fragt, liegt falsch, erklärte Vizekanzler Frank-Walter Steinmeier am 14. Januar 2009 im Bundestag zur Finanzkrise. Aha. Auch neoliberale und kritische Ökonomen leugnen die persönliche und rechtlich fassbare Schuldfähigkeit der Finanzakteure. Die Suche nach Schuldigen und Schuld mache keinen Sinn, weil das Fehlverhalten politisch erlaubt und tausendfach zum Normalfall geworden sei. Man sieht die mythische Gruppe der Finanzmärkte als entindividualisierten Akteur, spricht bestenfalls von den Banken, vom Finanzsystem und von Strukturen. Die Interdependenz zwischen Individuum und Strukturen bzw. dem System bleibt unerkannt. Es gibt aber kein politisches oder ökonomisches System, das nicht vom persönlichen Einsatz, vom Erfolg oder Scheitern namentlich benennbarer oder hierarchisch zugeordneter Individuen abhängig gewesen wäre. Dass alle in gleicher Weise gehandelt hätten, können die Täter nachträglich umso leichter behaupten, als sie selbst jede gegenteilige Position systematisch unterdrückt haben, nicht zuletzt mit der Behauptung angeblicher Alternativlosigkeit des eigenen Handelns. Das Diktum kollektiver Unschuld negiert die Möglichkeit von Kritik und Widerstand und setzt damit sich selbst mit allen Bürgern identisch. Die Kollektivunschuld kann deshalb nicht auch die Gestalt ihres scheinbaren Gegenteils annehmen, nämlich die Kollektivschuld. Das beliebte Klischee lautet hier, wir sind alle irgendwie auch Getriebene der Märkte. So zitierte der Spiegel jüngst deutsche Bankchef Josef Ackermann. Auf diese Weise können sowohl die Haupttäter als auch die weniger schuldigen Mittäter sich in den Schutz der Kollektivschuldfamilie flüchten und die Unschuldigen müssen die Kostenfolgen der Schuldigen tragen. In der Finanzkrise haben Finanzakteure und Regierungen zusammengewirkt, um Rechtsstaat, Demokratie und Marktwirtschaft immer weiter auszuhebeln. Die Banken traten als Erpresser auf und wurden wider Recht und Gesetz und auch gegen die Prinzipien der Marktwirtschaft von der Insolvenzabwicklung ausgenommen und durch Staatsgelder gerettet. Das waren ein paar Auszüge aus dem Buch von Herrn Werner Rügemer zum Thema Bankster vor Gericht, wie die Banken uns betrügen. Ein Lied von Lotte Lenya. Wir hatten gerade aus dem Werk Kurt Weill, Lotte Lenya singt Kurt Weill, hatten wir das Lied gehört, Denn wie man sich bettet und den Alabama-Song. Wie wär's denn mal wieder, seit langem nicht mehr gespielt hier im Niemandsland, mit dem Bilbao-Song Lotte Lenya. Bills Ballhaus in Bilbao, Bilbao, Bilbao, war das Schönste auf dem ganzen Kontinent. Dort gab's

Der Wiedeking hat vor 2 Jahren 100 Millionen in einem Jahr verdient. Letztes Jahr hat er noch 75 Millionen verdient. Hat er seiner Frau schon schwer erklären können. Das war nicht leicht zu Hause. Aber der Schremp, der hat so einen Hals gekriegt, als er das gehört hat, als er überlegt hat, wie lange er dafür arbeiten gehen musste. Das sind Schicksale, meine Damen und Herren. Porsche, was für ein Unternehmen. Die hätten noch mehr Geld verdienen können, wenn die nicht die blöden Autos herstellen müssten. Porsche hat im ersten Quartal dieses Geschäftsjahres 1 Milliarde Euro mehr Gewinn gemacht und 26% weniger Autos verkauft. Das ist der nackte Wahnsinn. Die machen mehr Gewinn als Umsatz. Die haben spekuliert mit diesen Aktien, mit diesen VW-Aktien. Das ist ja das eigentliche Geschäftsfeld. Porsche ist ein Hedgefonds, der durch die Produktion von Autos behindert wird. Und da habe ich sofort gemerkt, diese 1 Milliarde, die Porsche da verdient hat, diese 1 Milliarde, das ist genau die Milliarde, die der Merkel mit den VW-Aktien da verzockt hat. Können Sie sich erinnern? Der Merkel, der Milliardär, der hatte ja eine von seinen 5 Milliarden da verzockt und hat sich dann, ich meine, das ist natürlich schon bitter, es hat früh in der Krise geheißen, dass einige auf der Strecke bleiben werden. Nur, wenn jetzt hier jeder seine persönlichen Zahlungsprobleme final durch die Deutsche Bahn lösen lassen will, da braucht man keine Fahrpläne mehr drucken lassen, oder? Ja, kann man solchen Leuten nicht eine Teststrecke zur Verfügung stellen irgendwo? Wenn es für Milliardäre was Besonderes sein muss, es gibt doch im Emsland diesen Transrapid, ne? Die schaffen noch mal mehrere Milliardäre auf einen Schlachter notfalls. Haben Sie mit diesem Merkel Mitleid? Entschuldigen Sie bitte mal, ich nicht. Mit dem Merkel habe ich überhaupt kein Mitleid. Das ist ein rücksichtsloser Egoist gewesen. Ich habe Mitleid mit den Leuten, die da von der Schiene kratzen mussten. Die Leute, die tun mir leid. Der Lokführer, den überfahren musste. Wissen Sie, was das für eine Traumatisierung ist? Haben Sie sowas schon mal gesehen? Wissen Sie, was das für eine Schweinerei ist? Der Merkel, der war so zermatscht. Die haben den noch nicht mal identifizieren können. Die haben eine DNA-Probe genommen, um rauszufinden, wer es ist. Erst haben sie gedacht, es wäre das Phantom damals. Die Leute, die sowas aufräumen müssen, die müssen eine Therapie machen hinterher. Die tun mir leid, der Merkel, ich bitte Sie, rücksichtslos, der Mann, dem gehört der Ratiofarm. Hat er keine Badewanne zu Hause? Sowas findet er auch Nachahmungstäter, wenn die Schäffler sich von Zug schmeißt, die Schminke kriegen sie noch nie wieder von den Gleise. Der Schremp, der hat bei Daimler Chrysler in den 10 Jahren 80 Millionen Euro verdient und hat in derselben Zeit den Wert von Daimler Chrysler um 50 Milliarden Euro reduziert. Der hat 50 Milliarden Euro vernichtet bei Daimler Chrysler. Da hat der Schremp sich doch nicht von Zug geschmissen. Da hat er seine Abfindung genommen und hat gesagt, war eine schöne Zeit, madet jod. Das sind die Experten, die wir brauchen in der Wirtschaft. Das sind die Spitzenkräfte, die wir gut bezahlen müssen und auch steuerlich entlasten müssen. Das sind doch... Zeitung Junge Welt schreibt Herr Bommi Baumann, einer von damals, zum Thema der Rough- und Tough-Stil Unterhaltung wird politisch, zum Thema Beatmusik in Berlin des Kalten Krieges, einen kleinen Aufsatz, den ich vor ein paar Tagen entdeckt habe und der wirklich sehr interessant ist für alle Leute, die damals jung waren und sich vielleicht noch erinnern können, oder auch für alle Leute, die heute jung sind und sich überlegen, was sie eigentlich mit ihrem Leben und mit der Welt, in der sie leben, anfangen sollten. Es geht um die Unterhaltung. Ursprünglich ist Unterhaltung ja etwas Harmloses. Jeder möchte gerne unterhalten werden. Aber was passiert eigentlich, wenn die Unterhaltung politisch wird? Nichts wird lieber musealisiert, so Bommi Baumann, als die Revolte, egal ob Oktoberrevolution oder Punk. Was bislang fehlte, war die Generation B, die Generation der Berliner Beatmusiker im Kalten Krieg der Jahre 1960 bis 1969. Die wird jetzt erstmals ausgestellt im Kreuzberg-Museum, zusammengetragen vom Berliner Rock- und Pop-Archiv. Jawohl, das gibt's. Der Besuch ist für jeden Rock'n'Roller Pflicht, so Baumann. Die Ausstellung geht bis zum 7. November, das heißt Leute, die in Berlin sind sowieso, aber auch Leute, die vielleicht sich für einen Berlin-Trip begeistern könnten, sollten in der Adalbertstraße in Kreuzberg, Adalbertstraße 95a in Berlin, Kreuzberg, diese Ausstellung besuchen. Die erste Platte, so Baumann, die ich als Jugendlicher in West-Berlin kaufte, war die Single Kansas City von Little Richard. Die Rückseite By the Light of the Silvery Moon. Sie war 1959 erschienen, ich kaufte sie gebraucht. 1962, da war ich 14, im deutschen Radio gab es so etwas nicht zu hören. Dagegen war AFN, der US-amerikanische Soldatensender, recht progressiv. AFN Berlin hatte einige DJs, die 2 Stunden am Tag Musik spielten. Natürlich 1 Stunde Country mit etwas Rockabilly und 1 Stunde reinen Rock'n'Roll. Blues lief weniger. Das wurde im Westen wie im Osten gehört, und zwar von den sogenannten Halbstarken. Die standen im Osten zum Beispiel an der Schönhauser Allee mit einem Kofferradio und haben in ihren Klicken AFN gehört. In dieser Beziehung haben sich Ost und West nicht viel genommen, so Baumann. Und solange es noch keine Mauer gab, haben die Bands auch in beiden Hälften der Stadt gespielt. In Hinterzimmern von ganz normalen Kiezkneipen. Vorausgesetzt, die Jugendlichen hatten die Wirte entsprechend überredet. Das waren keine Diskos oder Musikkneipen, sondern, so Baumann, Orte des Proletariats. In der Ausstellung werden diese Kneipen abgebildet und man sieht: Am Anfang hatten die Konzertgänger keine langen Haare, nur so gerade mal über die Ohren. Dann werden die Haare von Jahr zu Jahr länger und es gibt immer mehr Bands und auch Auftrittsorte in West-Berlin. Am Anfang konnten die ja nichts anderes spielen als Coverversionen von englischen Gruppen, beziehungsweise amerikanischen. Der erste, der eigene Songs geschrieben hat, war übrigens Dravi Deutsche. In der Ausstellung versammelt ein Schaukasten alle Singles, die Berliner Bands in den 60er Jahren aufgenommen haben. Außerdem sind die verschiedenen Einsätze zu sehen, die man, Achtung, wer erinnert sich noch, die man in das Loch in der Mitte der Single stecken musste, um sie auf dem Plattenteller abzuspielen. Da gab es also diese Dreifüße und diese kleinen, lustigen, runden, die sahen aus wie Sticker. Genial, dass man jemand daran gedacht hat, die auszustellen. Die Singles wurden das Medium der 60er Jahre. Ein Hit war natürlich eine Ware, aber eine, die zu einer Waffe werden konnte gegen die Zumutungen der Erwachsenenwelt, gegen die Lehrer und gegen die Chefs. Und so zeigen die beiden größten Fotos der Ausstellung dann auch Walter Ulbricht und Konrad Adenauer, die berühmten 2 Altrocker aus dem Kalten Krieg. Der eine kam aus dem Klassenkampf der 20er Jahre, der andere aus dem Kaiserreich. Für die Rock'n'Roll-Jugendlichen repräsentierten die beiden deutschen Staatschefs nur die Vergangenheit, nicht die Zukunft. Auch wenn Adenauer von der Westbindung sprach und Ulbricht vom modernen Sozialismus. Adenauer hat sich zu Beatmusik ja nicht ausgelassen. Der hat lieber Schriftsteller beschimpft. Doch Ulbricht hat 1965 die Monotonie des Je-Je-Je, oder wie das heißt, öffentlich verdammt. Die Monotonie des Je-Je-Je, oder wie das heißt, ist wörtliches Zitat. Weder er noch Adenauer haben jemals begriffen, dass junge Leute nur tanzen und Spaß haben wollten. Dieses Unterhaltungsbedürfnis bekam erst durch die politischen Verhältnisse einen subversiven Touch. Als ich Little Richards kaufte, habe ich niemals an Revolte gedacht. Ich wollte nur Musik hören. Boy Meets Girl und There's a Whole Lotta Shaking Going On. Doch als die Bands in Anlehnung an die englischen Beatbands anfingen, schwarze Musik zu covern, lernten sie auch indirekt etwas über den institutionellen Rassismus in den USA. Allgemein lief der Bewusstseinsprozess der 60er Jahre für viele über die Musik. Diese Szenerie, die man später Subkultur genannt hat, wird ja gerne ausgeblendet. Stattdessen werden die 60er Jahre immer nur politisch erzählt und man sieht dann die Bilder von irgendwelchen Demos und Mao-Sekten. Die ganze Vorbereitung dazu aber fand in Schuppen statt, wie dem Top Ten am Ende der Welt in Neukölln, kurz vor der Mauer, oder dem Casa Leon in der Hasenheide oder im Sportcasino Tiefwerder in Spandau. Im Top Ten haben die Boots gespielt und die Hound Dogs. Die Boots waren nach den Boots benannt, die die Beatles und andere Mersey River Bands trugen. Das waren spitz mit hohem Absatz und ohne Schnürsenkel, aber mit einem Gummiband über dem Knöchel an der Seite. Das waren so Stiefeletten, nannte man die auch, bis zu 10 cm hoch. Damit ist man quasi durch die Landschaft gestöckelt. Die wollte man haben, aber die waren natürlich schwer zu bekommen. Und wenn, dann haben die 40 Mark gekostet. Ich habe in der Woche 25 Mark Lehrgeld gekriegt auf dem Bau. Diese ganzen Entbehrungen für das Angeziehe, die kann man sich heute kaum noch vorstellen. Solche Bands wie die Lords, die kamen aus besseren Elternhäusern, aus reichen Haushalten aus Zehlendorf. Deren Eltern besaßen eben die Schuhgeschäfte. Die Normalos hatten dagegen nicht so viel Geld, deshalb hast du auch diesen Rough- und Tough-Stil gepflegt. Also geringelte Pullover, eine Lederweste, ein paar Jeans, diese Boots und lange Haare. Das hat schon völlig gereicht. Du konntest nur vergammelt aussehen, anders war es nicht zu machen. Der ganze Markenscheiß von heute, der hat nicht stattgefunden. Andererseits, wer sich für Maschinen interessiert, kann in der Ausstellung auf einer echten Gottlieb-Flipper-Maschine spielen, jawohl. Ein echter Flipper kann ja nur von Gottlieb sein, alles andere wäre Betrug. Die Instrumente und die Verstärker stehen rum wie auf einer kleinen Bühne. Die waren damals noch nicht so laut. Es gab im Prinzip zwei Fraktionen unter den Bands. Auf der einen Seite die Puristen, die Rhythm and Blues orientierten Bands wie die Vikings, Hound Dogs und Boots. Die haben auch Soul-Lieder nachgespielt, Otis Redding oder Tamla Motown Sachen. Bloß immer in diesem einen minimalistischen Sound. Du hattest ja nur Gitarren, Schlagzeug und Bass und keine Bläser. Und dann gab es auf der anderen Seite die Bands, die irgendwas gespielt haben. Irgendwas. Bloß um irgendwo mal aufzutreten. Die haben versucht, damit Geld zu verdienen. Wie Didi und die ABC Boys oder die Gloomies, bei denen Frank Zander als Gitarrist anfing. Die Gloomies waren die Hausband im Wilmersdorfer Riverboat, dem internationalen Studentenlokal am Fährberliner Platz. In Berlin gab es ja keinen Starclub wie in Hamburg, auf der Reeperbahn. In die Richtung ging 63, 64 höchstens das Liverpool Hoop in der Bülowstraße mit dem schrägen Manager Dieter Belinder, der englische Bands einlud. Später hat er Christian Anders, Dieter Thomas Heck oder Baccarat gemanagt. Damals hat so ein Festival in der Waldbühne 5 Mark Eintritt gekostet. Dafür gab es 10 Bands. Die Rolling Stones kosteten 8 Mark. Der Break hin zu den Drogen, den kann man an den Fotos gut erkennen. Ab 1967, 68 sehen die Leute auf einmal anders aus. Andere Frisuren, andere Klamotten. Zu Beginn des Jahrzehnts spielten die Bands noch in Anzügen. Ab 1965 gab es dann im Fernsehen den Beatclub von Radio Bremen. Im Rundfunk gab es erst ab 1967 den SF-Beat beim SFB. Um 1968 setzte auch die Kommerzialisierung ein. Paradoxerweise parallel zur Politisierung. Am Ende der Ausstellung gibt es ein Plakat der Haschrebellen. Die Einladung zum Teach-In ins Audimax der TU unter dem Motto »Es ist Zeit zu zerstören«. Das war dann eine reine Politveranstaltung mit psychedelischer Musik von Agitation Free. Aber das war noch Politik aus der Szene heraus. Denn die Haschrebellen wollten ja, dass diese ganzen Szenelokale in Ruhe gelassen werden, damit du in Ruhe Haschisch rauchen konntest. Der radikale Flügel, der an die Proteste gegen Notstandsgesetz und Vietnamkrieg angeknüpft hat, der kam aus der Musik. Das war ein Beitrag von Bommi Baumann, veröffentlicht in der Tageszeitung Junge Welt vom 8.9., also vom Montag, glaube ich, dieser Woche, nein, vom Mittwoch, über eine Ausstellung im Kreuzberg-Museum in der Albertstraße zum Thema Beatmusik in Berlin des Kalten Krieges. Ja, das Meer ist blau, so blau. Und blau, so blau. Das Meer ist blau. Jetzt braucht da nur einmal ein Sturm zu kommen. Naja, da ist ja schon das Dock von Birma. Halt du, das ist doch nur eine schwarze Wolkenwand. Mensch, und die Wellen, es ist ja allerhand. Mensch, das verschlingt uns ja die ganze Firma. Ja, da sind wir ja jetzt glatt am Rand. Ja, da sind wir eben jetzt am Rand. Bald sinkt das Schiff zugrund, das Meer geht drüber. Und die versunken sind, sucht nur der Hai im See. Da hilft kein Whisky mehr und keine Henry Clay. Wo's jetzt hingeht, da geht kein Mädchen mehr mit rüber. Na also, goodbye. Und das Wasser, das steigt. Und das Schiff, das versinkt. Und ein rettender Strand lässt sich nicht blicken. Nur ein Schiff, das nicht schwimmt. Nur ein Strand, der nicht winkt. Na, da muss ein jeder sich reinschicken. Na also, mal was sagen, das kennen wir schon. Da wird ein Leben lang das Maul aufgerissen. Und steht sowas dann vor Gottes Thron, da wird in die Hosen gehen. Ja, das Meer ist blau, so blau, das geht alles seinen Gang. Und wenn die Chose aus ist, fängt's nicht vom Neu-Delhi via Skype ist uns zugeschaltet, unser Korrespondent Markus Gürne. Es gab Proteste in der islamischen Welt gegen die Drohung des amerikanischen Pastors. Hat sich die Lage nach seinem nun eventuellen Einlenken wieder beruhigt? Ja, die Lage hat sich im Laufe des Tages beruhigt, aber sie kochte auch ganz gut hoch. So zum Beispiel an einem Bundeswehrstandort in Faisabad im Norden Afghanistans. Dort gingen 400 bis 600 Demonstranten, zogen vor dieses Bundeswehrfeldlager, demonstrierten, forderten die Herausgabe von amerikanischen Fahnen, um sie dann dort zu verbrennen. Die Situation wurde dann einigermaßen brenzlig. Dann kam afghanische Polizei, gab Warnschüsse in die Luft ab. Von Bundeswehrseite haben wir gehört, dass zwei Menschen zusammengebrochen sein sollen. Es hieß, sie seien verwundet. Die afghanische Polizei selbst spricht davon, dass es am Ende dieser Demonstration 8 Verletzte und einen Toten gegeben habe. Bestätigt ist das allerdings noch nicht. Die ganze Veranstaltung wurde dann aufgelöst. Es habe ein Friedensgespräch zwischen Provinzpolitikern der von afghanischer Seite und den Führern dieser Demonstration gegeben. Also es gibt Demonstrationen, die haben am Nachmittag dann aber aufgehört. Und es gab auch in der Hauptstadt Kabul einige Demonstrationen, aber die sind friedlich verlaufen. Gegen wen protestieren die Menschen eigentlich? Registrieren die Demonstranten, dass dieser Pastor auch den Widerstand der westlichen Welt provoziert? Ja, aber man kann es leider nicht so sagen, dass man tatsächlich sagen kann, es wird differenziert gesehen. Es ist letzten Endes ein Angriff auf die muslimische Welt, auf die Muslime. So sehen das jedenfalls die allermeisten. Und radikale Gruppen, auch die Taliban natürlich und andere aufständische Gruppen nutzen das natürlich, dass es da einen gibt, der mit sehr brachialen Methoden den Koran zu verbrennen für Furore sorgt und nutzen das für ihre Sache, um auch möglichst viele Leute zu radikalisieren. Es wird natürlich gesehen, dass es auch in der westlichen Welt große Proteste, Stürme dagegen gibt und dass ja auch die amerikanische Regierung eingeschritten ist, um etwas dagegen zu unternehmen. Aber es hilft am Ende nichts. Es ist viel Mund-zu-Mund-Propaganda und die Leute haben auch gar nicht die Möglichkeit, zumindest nicht in Afghanistan, das so differenziert zu sehen, weil über die Massenmedien die afghanischen sie viele Informationen einfach auch nicht erreichen. Stichwort Medien, dieser Fall des Pastors, der ging ja in den Medien rund um die Welt als Ausdruck westlicher Pressefreiheit. Ist diese Informationspolitik klug? Fördert sie den Dialog der Kulturen? Das, glaube ich, kann man ganz eindeutig sagen, dass das nicht besonders klug ist, eben weil die Menschen in Afghanistan gar nicht die Möglichkeit haben, an diesem breiten Diskussionsstrom, an dieser Öffentlichkeit, an dieser Pressefreiheit teilzuhaben, weil es die in dieser Form eben in Afghanistan nicht gibt, sondern es gibt diese Botschaft, da soll der Koran verbrannt werden, von wem auch immer, und das ist ein Angriff für sie, das empfinden sie als unglaubliche Untat. Und auch der afghanische Präsident hat gesagt, das dürfe man noch nicht einmal denken. Und das sind die Informationen, die bei den Menschen in Afghanistan ankommen, und entsprechend reagieren sie natürlich. Vielen Dank, Markus Gürne, für diese Einschätzung. Danke nach Neu-Delhi. Ihr hört Niemandsland, ihr hört eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Es ist Freitag, der 10. September 2010. Die vermischten Katastrophen und Nachrichten. Eine Meldung aus Nürnberg. Trotz des seit einem Jahr geltenden Verbots werden in Deutschland noch immer massenhaft Glühlampen mit hoher Leistung verkauft. Im ersten Halbjahr 2010 gingen in Bau- und Verbrauchermärkten 210.000 Glühbirnen mit einer Stärke von 80 Watt oder mehr über den Ladentisch. Die Nürnberger Gesellschaft für Konsumforschung, GfK, bestätigte am heutigen Freitag einen entsprechenden Vorabbericht der Welt, der sich auf die Zahlen der GfK berief. Discounter und andere Vertriebswege wie das Internet sind bei diesen Zahlen nicht berücksichtigt. Die Verkaufszahlen von Glühfadenlampen sämtlicher Leistungsstufen gingen in den ersten 6 Monaten dieses Jahres um 22,2% zurück. Energiesparlampen legten im gleichen Zeitraum allerdings nur 3,2% zu. Gewinner des Verbots scheinen mit einem Plus von 8,7% die Halogenlampen zu sein. Seit dem 1. September 2009 dürfen klare Glühbirnen mit 100 Watt Leistung nicht mehr in den Verkehr gebracht werden. Berlin, die schwarz-gelbe Koalition verliert weiter an Rückhalt. Die Grünen erleben so viel Zustimmung wie noch nie. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, könnten sie dem neuen ZDF-Politbarometer zufolge mit einem Rekordhoch von 17% rechnen. Das ist ungeheuerlich. Die CDU-CSU käme auf 32% minus 1, die SPD unverändert auf 31%. Die FDP liegt nach der Umfrage der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen weiterhin bei 5, die Linke bei 10%. Die Daten wurden vom 7. bis 9. September und damit nach dem Regierungsbeschluss zur Verlängerung der Atomkraftlaufzeiten erhoben. Madrid. NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen hat die Mitglieder der Allianz aufgerufen, mehr militärische Ausbilder nach Afghanistan zu schicken. Die Ausbildung der Streitkräfte und der Polizei sei entscheidend für das Ziel, die militärische Verantwortung in Afghanistan, Ende 2014 an die Kabuler Regierung zu übergeben, sagte er am Freitag in Madrid. Je mehr Mittel wir jetzt bereitstellen, desto früher werden unsere Truppen nach Hause zurückkehren können. Der spanische Ministerpräsident José Luis Rodríguez Zapatero erteilte der Regierung Rasmussen für seine Regierung allerdings eine Absage. Sein Land erwäge derzeit nicht, die Zahl der Ausbilder zu erhöhen, erklärte Zapatero nach einem Treffen mit dem NATO-Generalsekretär. Madrid hatte sich bereit erklärt, bis zu 40 Ausbilder der Guardia Civil nach Afghanistan zu schicken. Erst vor 2 Wochen waren 2 ihrer Beamten bei einem Anschlag in dem Land getötet worden. Eine Meldung zum Thema Schwarz-Gelb und die Lobbyisten. Berlin. Undurchsichtiger Atomdeal, jubelnde Privatkassen und Pharmakonzerne, dankbare Finanzvermittler und Hoteliers. Schwarz-Gelb muss sich immer häufiger den Vorwurf der Klientelpolitik gefallen lassen. Die Verquickung von Lobby- und Regierungsarbeit ist zwar kein Phänomen der aktuellen Koalition, selten aber schaffte es ein Regierungsbündnis in so kurzer Zeit wie Union und FDP, sich den Ruf eines Handlangers von Verbänden einzuhandeln. Die Opposition nimmt jede Steilvorlage dankbar an und spricht von Käuflichkeit. In Berlin tummeln sich etwa 5000 Lobbyisten. Von der ABDA, der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, über den Golfmanagementverband bis zum Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe. Die mit Abstand meisten Vertreter stellt die Gesundheitsbranche. Ein Markt, auf dem weit mehr als 200 Milliarden Euro verteilt werden. Der Alltag der Politikeinflüsterer stimmt dabei selten mit dem Klischee von abgedunkelten Hinterzimmern, geheimen Runden und folgsamen Politikern überein. Häufig geht es recht profan zu. Auch viele Bundestagsabgeordnete trommeln, mal als Gewerkschaftsfunktionär, mal als Unternehmer, Aufsichtsrat oder Verbandschef, kräftig in eigener Sache und lenken manches Gesetz einfach in ihre Richtung. Als eine der ersten Amtshandlungen setzte die Koalition auf Druck der FDP und CDU den satten Steuerrabatt für Hotels durch. Davon profitieren auch der Hotelunternehmer und Mövenpick-Miteigentümer August von Flink. Von dem erhielten CSU und FDP großzügige Spenden. Als Mövenpick-Partei ernteten die Liberalen Hohn und Spott. Berlin. Auf RAW-Vorstand Rolf Martin Schmitz ist so mancher Spitzenkoalitionär nicht gut zu sprechen. Ausgerechnet auf Nachfrage eines Greenpeace-Aktivisten rutschte ihm heraus, dass die Atomvereinbarung im Morgengrauen um 5.23 Uhr besiegelt worden sei. Schmunzelnd verwies er noch darauf, dass dafür Umweltstaatssekretär Jürgen Becker extra aus dem Bett geholt worden sei. Das fachte den Wirbel um den Atomdeal der Bundesregierung erst an. Zuvor hatten mehrere Minister und auch Kanzlerin Angela Merkel von der CDU verschwiegen, dass im Morgengrauen der Gipfelnacht bereits eine Vereinbarung unterzeichnet worden war. Sie enthält mehrere Schutzklauseln für RAW, E.ON, ENBW und Vattenfall. Die Regierung ist nun um Schadensbegrenzung bemüht. Für die Opposition sind die brisanten Details aus der Atomnacht eingefundenes Fressen. Karlsruhe. Trotz der Laufzeitverlängerung für Deutschlands Atomkraftwerke schließt der Energieversorger NBW eine baldige Abschaltung des Meilers Neckars Westheim 1 nicht aus. Das sei durchaus denkbar, sagte NBW-Chef Hans-Peter Wilz der Stuttgarter Zeitung am gestrigen Donnerstag. Wenn wir etwa die aktuellen Strompreise an der Leipziger Strombörse von rund 50 Euro pro Megawattstunde nehmen, davon die Erzeugungsvollkosten, geschätzten Kosten für die Nachrüstung und die Kernbrennstoffsteuer abziehen, kommen wir bei der Anlage Neckar-Westheim 1 auf ein negatives Ergebnis. So Willis. Heidelberg, das Dokumentations- und Kulturzentrum deutscher Sinti und Roma lässt bis auf weiteres seinen Sitz im wissenschaftlichen Beraterkreis der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung ruhen. Grund seien die aktuellen Behauptungen der vertriebenen Präsidentin Erika Steinbach zum Zweiten Weltkrieg, erklärte der Vorsitzende des Dokumentationszentrums Romani Rose am Freitag in Heidelberg. Es stehe außer Zweifel, dass der von Nazi-Deutschland entfesselte Weltkrieg mit dem Völkermord an 500.000 Sinti und Roma und 6 Millionen Juden wesentliche Ursache für weitere Entwicklungen in Europa nach 1945 war. Steinbachs Aussagen über die polnische Teilmobilmachung im März 1939 hatte große Kritik ausgelöst. Sie kündigte daraufhin an, sich aus der CDU-Spitze zurückzuziehen. Die Bemerkungen Steinbachs kämen einer Leugnung der deutschen Kriegsschuld und einer Verhöhnung des Leids von Millionen Opfern der deutschen Expansions- und Vernichtungspolitik gleich, kritisierte Rose. Unter den derzeitigen Voraussetzungen sei dem Dokumentations- und Kulturzentrum deutscher Sinti und Roma eine weitere Zusammenarbeit mit der Stiftung nicht möglich. Berlin, die SPD-geführten Länder wollen gemeinsam gegen eine Verlängerung der Atomlaufzeiten in Karlsruhe klagen. Sollte der Bundesrat bei der Entscheidung umgangen werden, werde man unverzüglich das Bundesverfassungsgericht anrufen, schrieben die fünf Ministerpräsidenten laut einem Bericht der Ruhrnachrichten an Bundeskanzlerin Angela Merkel von der CDU. Der Grünen-Fraktionschef Stefan Wenzel kritisierte, die Öffentlichkeit ist über den wahren Inhalt belogen worden. Es geht um 10-mal mehr mittelradioaktive Abfälle in der Asse. Ein Umweltskandal. Er forderte auch eine Unterrichtung des Landtagsumweltausschusses am vergangenen Montag. Danach soll sich der Untersuchungsausschuss zur Asse am Donnerstag mit dem Bericht beschäftigen. Die SPD im Landtag kritisierte, damals sei unverantwortlich mit den Hinterlassenschaften der Atomindustrie umgegangen worden. Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion Ulrich Kelber wetterte, bei der Atomenergie stirbt die Wahrheit zuerst. Die knapp 15.000 Assefässer mit mittelradioaktiven Stoffen sind mit einer Betonabschirmung versehen worden, um sie unter anderem leichter transportieren zu können. Damals habe die Genehmigungsbehörde die Einlagerung dieser mittelradioaktiven Stoffe dann als schwach radioaktiven Abfall genehmigt, was natürlich nicht der Fall war. Höchst gefährliches Zeug wurde da verbuddelt. Brüssel. Die Staats- und Regierungschefs der EU wollen sich bei einem Sondergipfel am 4. Februar 2011 erstmals ausschließlich mit der Energiepolitik beschäftigen. Das geht aus einem Entwurf für die Abschlusserklärung des EU-Gipfels am kommenden Donnerstag in Brüssel hervor. Bonn. Die UNO-Flüchtlingshilfe in Bonn hat den Flutopfern in Pakistan eine Soforthilfe von 1 Million Euro zugesagt. Damit gebe der Verein den höchsten Beitrag aller Organisationen, die für diesen Zweck weltweit für das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR Spenden sammeln, teilte die UNO-Flüchtlingshilfe am heutigen Freitag mit. Seit Beginn der Katastrophe Anfang August hat das UNHCR-Nothilfeteam den Angaben zufolge bisher 750.000 Menschen in Pakistan mit dem Lebensnotwendigsten versorgt. Düsseldorf. Jedes Jahr bleiben in Deutschland rund 80.000 Tonnen Brot und Brötchen übrig. Das sei mehr als 10% der Gesamtproduktion, teilte der Verband Deutscher Großbäckereien am heutigen Freitag in Düsseldorf mit. Dabei handelt es sich einerseits um Backwaren, die in Haushalten weggeschmissen werden, und andererseits um Brot und Brötchen, die in Geschäften nicht verkauft werden konnten. Grund seien vor allem Händler, die trotz immer längerer Öffnungszeiten stets volle Regale anbieten wollten, sowie Verbraucher, die dieses Angebot auch erwarteten. Wir sind da leider verwöhnt, sagte Verband. Präsident Helmut Klemme. Ein geringer Teil wird über die regionale Tafel an Bedürftige verteilt. Der Rest wird an Tiere verfüttert oder weggeschmissen. Ein Düsseldorfer Bäcker war einfallsreicher. Er verbrennt das übrig gebliebene Brot und heizt damit seine Backstube. Naja, gut, auch eine gute Methode. Bazzaro, nach der wochenlangen Debatte um die Bezüge von Parteichef Klaus Ernst will sich die Linke wieder auf politische Inhalte konzentrieren. Zum Abschluss einer Fraktionsklausur im brandenburgischen Bad Sarow sagte Fraktionschef Gregor Gysi am heutigen Freitag, die Partei habe sich in den vergangenen Monaten zu viel mit sich selbst beschäftigt. Wir haben uns darauf verständigt, dass damit Schluss ist, versicherte Gysi. Die Partei sei schließlich gegründet worden, um die Gesellschaft zu verändern. Im Herbst will die Linke nach Gysis Worten verstärkt gegen die Sozialpolitik der Bundesregierung vorgehen und sich an den Gewerkschaftsprotesten gegen Hartz IV, die Rente mit 67 und die geplante Gesundheitsreform beteiligen. Gysi regte auch eine verstärkte Zusammenarbeit mit SPD und Grünen an, versicherte aber, man werde sich nicht anbiedern. Bei der SPD sei noch eine Resozialdemokratisierung notwendig. Eine Nachricht aus Brüssel und Kopenhagen, Thema das Gute im Schlechten. Die Wirtschaftskrise schont das Klima. Wegen der Rezession ist der Ausstoß an Treibhausgasen in der EU 2009 so stark gesunken wie noch nie zuvor seit Beginn der Aufzeichnungen vor 20 Jahren. Das geht aus einem Bericht hervor, den die Europäische Umweltagentur EEA am heutigen Freitag in Kopenhagen veröffentlichte. Das Minus beim CO2-Ausstoß betrug nach ersten Erhebungen im Vergleich zum Vorjahr etwa 7% oder gut 340 Millionen Tonnen. Berlin. Nach Ansicht der Verbraucherzentrale Bundesverband VZBV führt die Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke nicht zu Strompreissenkungen. Nach Berechnungen des ZVBV sind die möglichen Effekte auf den Strompreis marginal und liegen bei rund 1%, teilte der Verband am Freitag in Berlin mit. Ursache dafür seien die Preisbildungsmechanismen an der Strombörse in Leipzig. Die Mehrheit der Deutschen, so sagt eine weitere Meldung aus Berlin, lehnt die beschlossene Verlängerung der Atomlaufzeiten ab. Nach dem jüngsten ZDF-Politbarometer sind 61% gegen den Plan der Bundesregierung, den Atomausstieg zu kippen und die Laufzeiten der Kernkraftwerke um durchschnittlich 12 Jahre zu verlängern. Nur 33% unterstützen dieses Vorhaben. Moskau. Seit 100 Tagen leben 6 junge Männer total isoliert in einem Container in Moskau für das bisher größte Mars-Experiment in der Geschichte der Raumfahrt. Die Marssonauten seien weiter wohlauf, sagte der russische Versuchsleiter Jewgeni Djomin am heutigen Freitag nach Angaben der Agentur Interfax. Ihre geistige und körperliche Verfassung ist normal, keine Klagen, sagte Djomin. Ohnehin hätten die Teilnehmer an dem Projekt Mars 500 aus Russland, China, Italien und Frankreich gar keine Zeit, sich zu langweilen oder an Abbruch zu denken. Das Projekt endet aber erst nach 520 Tagen. So lange würde eine Mars-Expedition dauern. Die geplante Ankunft auf dem Mars dauere noch weitere 150 Tage. Das Moskauer Raumschiff erinnert an Big Brother. Überall hängen Kameras, dokumentieren rund um die Uhr, ob die Probanden die 105 Forschungsprojekte auch wirklich durchziehen. 11 Experimente kommen aus deutschen Ideenschmieden. Keiner von denen will schon raus, hatte Mitte August auch Peter Gräf, Projektleiter beim Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum, gesagt. Inzwischen sind die Männer in der Simulation mit ihrem Raumschiff 20 Millionen Kilometer von der Erde entfernt und haben rund noch 190 Millionen Kilometer vor sich. Weil bei einer echten Raumfahrt der Knochenabbau voranschreite, hätten die Probanden ihr Training auf Laufbändern, Fahrrädern und anderen Geräten verstärkt, sagte Djomin. Nach der simulierten Ankunft auf dem roten Planeten sollen die Männer einen 30-tägigen Aufenthalt dort nachstellen, bevor es in 240 weiteren Tagen wieder zurück zur Erde geht. Mars 500 hatte 2 Vorläufer, einen 2008 mit einer 14-tägigen Phase und einem 2009 mit 105 Tagen. Bei letzterem Versuch war auch der Bundeswehrsoldat Oliver Knickel dabei, der nach seiner Zeit im Moskauer All berichtet hatte, dass die Motivation bei Fortschreiten des Experiments abnehme. Ritual! Ihr hört Niemandsland, ihr hört eine freie Stimme in einer freien Welt. Hallo, hier ist die Gabi aus Berlin. Ich sitze gerade am Elefanten und grüße die Leute vom Kontrabanda. Boah, Mila. Contrabanda. Jetzt sagen Sie nicht, es ist schon wieder Dienstag. Es sind die ganz großen Themen, mit denen die ganz großen Sommerlöcher gestopft werden. Und was eignet sich da besser als der drohende Untergang des Abendlandes? Das Abendland steht von jeher kurz vor dem Untergang. Wieso eigentlich? Was hat das arme Abendland eigentlich getan, dass es ständig in seiner Existenz bedroht wird? Und warum macht sich nie einer Sorgen um das Morgenland? Nun, im Morgenland geht die Sonne bekanntlich auf, nicht unter. Morgenstund hat Gold im Mund und der frühe Vogel fängt den Wurm. Im Abendland aber lebt der Morgenmuffel. Von einem Morgenfan hat man noch nie gehört. Gut, es gibt Frühaufsteher, zum Beispiel in Sachsen-Anhalt. Wenn man mit dem Auto Sachsen-Anhalt erreicht, wird man darauf folgendermaßen durch Schilder aufmerksam gemacht. Willkommen in Sachsen-Anhalt, dem Land der Frühaufsteher. Zählen die jetzt noch zum Abendland? Aber sicher, warum soll ein Frühaufsteher kein Morgenmuffel sein? Es gibt die verschiedensten Gründe, früh aufzustehen. Manche können einfach nicht mehr schlafen. Aber wer begrüßt seine Gäste schon mit dem Slogan »Willkommen im Land der präsenilen Bettflucht«? Wer früher stirbt, ist länger tot und wer früher aufsteht, hat mehr Zeit, um den Wurm zu fangen, der hinterher in allem steckt, was er anfasst. Kein Gutachten ohne Gegengutachten. Es heißt auch, Vögel, die am Morgen singen, holt am Mittag die Katz. Und je mehr Würmer der frühe Vogel gefangen hat, umso schmackhafter das Mittagessen der ausgeschlafenen Katze. Aber warum ist nun stets das Abendland vom Untergang bedroht, wobei die Bedrohungen in bunter Folge wechseln? Mal sind es zu lange Haare, dann wieder zu kurze Röcke. Die einen sehen ihre Kultur durch Jugendliche bedroht, ihre Hosen in Kniekehlenhöhe tragen und schamlose Arschgeweih zur Schau stellen. Andere finden es bedenklicher, wenn junge Mädchen ihre Reize durch Kopftücher verhüllen. Es ist nicht schwer, die Hüte des Abendlandes auf jene Palme zu bringen, die in ihren Breitengraden gar nicht wächst. In Ermangelung von Palmen rufen sie gern ihre uneigennützigen Mahnungen von der Spitze der höchsten Bankentempel. Das Gegenteil des Muezzin ist der Sarrazin, der gar nicht so einsame Rufer in seiner eigenen geistigen Wüste. Es ist das alte Problem des Abendlandes. Da, wo die Sonne untergeht, steht sie so tief, dass auch die Zwerge lange Schatten werfen, die sich prima vermarkten lassen. Bis neulich. Mal passieren bei den Umständen dort. Das ist Terroristenland, schon vergessen? Dann das Wetter, Sand, nix wie Sand und plötzlicher Sturm. Die ballern los. Wir mussten annehmen, die schießen auf uns in unseren Maschinen, holen uns runter. So? Eine Hochzeitsgesellschaft? Wer feiert denn Hochzeit mitten im Krieg? Und der Streubombenabwurf ins freie Gelände hinter dem Dorf? Ein Kinderspielplatz? Bitte. Wer denkt denn an sowas, Herrgott, nochmal, dass da nicht Kämpfer laufen, sondern Kinder spielen? Naja, diese andere Sache da, ja, die war echt heavy. Ist aber auch nur ein oder zweimal vorgekommen. Kinder mit Kaugummi und Schokolade in ein Feld gelockt, ob da Minen lägen. Das geht nun wirklich zu weit, klar. Trotzdem, Krieg ist Krieg. Und jeder will halt heil nach Hause kommen. Ob alt oder jung.

día 9 de septiembre. Hoy es día 10. Ayer la banda alemana Samuel Haft ha conseguido el récord mundial del concierto callejero más largo del mundo, tras haber tocado 24 horas ininterrumpidas a las puertas del antiguo aeropuerto de Tempelhof en Berlín. A las 11 horas, 9 horas GMT, los responsables del Guinness certificaban oficialmente la hazaña, que comenzó ayer por la mañana dando inicio a la Popcom, la mayor feria musical y discográfica de Europa. El cantante de la banda, que da nombre al grupo, ha acabado agotado y con la voz ronca, pero ha manifestado estar feliz tras haber conseguido superar la prueba. Durante las 24 horas que ha durado el concierto, Samuel Haft solo podía descansar 5 minutos por hora, parar 30 segundos entre canción y canción y no repetir ningún tema en cada 4 horas. Con algunas luces y bajo un toldo blanco, en el que también había algo de comida y bebida, la banda ha tenido que hacer frente al frío y la lluvia berlinesa caída la pasada noche. La apuesta de Samuel Haft formaba parte de los actos programados dentro del Popcam, que comenzó ayer en Berlín y que se mantendrá abierta hasta el viernes. El antiguo aeropuerto de Tempelhof, situado en el centro de la ciudad, ha sido este año elegido como nueva ubicación para el acontecimiento, en el que en 2010 se han dado cita 400 expositores, casi la mitad que en anteriores ediciones de la Popcom. Aún así, los responsables de la feria y las autoridades locales han apostado por la Popcom, realizando una importante campaña publicitaria a través de la que esperan relanzar el sector gracias a la presencia de más de 350 marcas musicales venidas más de 20 países. En la Popcom no solo actúan los recién ganadores de Guinness, sino que desde ayer y hasta mañana más de 60 bandas de música de diversos estilos amenizarán el evento. Pero no solo tendrán lugar conciertos en Tempelhof, sino que el evento se ampliará por diversos bares de la ciudad que se sumarán a la programación planeada para estos días durante la Berlin Music Week. Berlin, die Musikmesse Popcom, hat nach ihrem Neustart in Berlin eine positive Bilanz gezogen. Allein an den 2 Tagen für das Fachpublikum kamen 7500 Besucher, wie die Veranstalter zum Abschluss mitteilten. Für den Publikumstag am heutigen 10. September wurden nochmals rund 10.000 Gäste erwartet. Die Popcom hat sich als eine Veranstaltung positioniert, die nicht nur künstlerischer Kreativität ein Forum verschafft, sondern vor allem Angebot und Nachfrage zusammenbringt. Das sagte Geschäftsführer Ralf Kleinhans. Die Messe gehört seit Mitte der 90er Jahre zu den großen internationalen Veranstaltungen der Musikbranche. 2009 jedoch war sie kurzfristig abgesagt worden. Es gab zu wenig Anmeldungen. In diesem Jahr versuchten die Veranstalter einen Neuanfang unter dem Dach der ersten Berlin Music Week. Mit rund 470 Ausstellern aus etwa 20 Ländern war sie allerdings nur etwa halb so groß wie vorher. Die 7500 Fachbesucher hätten die direkten Gespräche genutzt, um Geschäfte anzubahnen, Verträge zu schließen und gute neue Musik zu entdecken. Das sagte Kleinhans. Die Popcom hat ihren Platz als wichtige Plattform der Musik- und Entertainment-Industrie zurückerobert. Als Höhepunkt der Musik Week war auf dem Gelände des früheren Flughafens Tempelhof das Berlin Festival eröffnet worden. Die irische Punkband Cast of Cheers gab mit ihrem Auftritt den Startschuss. Bei der noch bis 12. September, also bis zum kommenden Sonntag, laufenden Music Week präsentierten sich zahlreiche Musiker und DJs in Berliner Clubs. Zudem kamen Experten zu Diskussionsrunden, Workshops und Vorträgen zusammen. Oh Schreck, lass nein! Oh weh, oh wei! Ja, ja! Ei, guck, da, ei! Jubilant vor. Probieren Sie es doch mit Honig. Der Stern schreibt zur neuen Aufgabe von Popcom eine Woche für eine kriselnde Branche. Nach der Fashion Week bekommt Berlin jetzt auch eine Musikwoche. Die Musikmesse Popcom will auf dem Flughafen Tempelhof ihr Comeback feiern. Es geht darum, ob das gelungen ist. Eben die Veranstalter meinen natürlich ja. Letztes Jahr war der Katzenjammer, die Popcom fiel aus. Jetzt wagt die Musikmesse, wie gesagt, unter dem Dach der Berlin Music Week den Neustart. Zentraler Schauplatz, der Flughafen Tempelhof. Am vergangenen Montag kamen alle Vertreter der Musikbranche zusammen zu einem Kongress im All Together Now in der Kulturbrauerei. Dort gab es Veranstaltungen und Diskussionen von Plato bis Bohlen. Am Dienstagabend wurden Nachwuchsbands beim New Music Award geehrt. Am Mittwoch meldete sich die von Raubkopien und Wirtschaftskrise gebeutelte Popcom zurück. Sie ist ausgebucht, aber eine Nummer kleiner, wie gesagt. Wer Interesse hat an der Popcom, kann im Internet weitere Informationen zu diesem Thema finden. Das war die Gruppe Carambolage mit einem ihrer 80er Jahre Chaos-Titel, das Lied Das Männlein, Carambolage. Je t'aime toi, je t'aime toi, c'est ça, non. Wir leben in einer multikulturellen Gesellschaft. Sehen Sie, da haben Sie Schützenfestumzüge. Da haben Sie Rosenmontagszüge. Da haben Sie Fronleichnamsprozession. Da haben Sie Love Parade, da haben Sie Christopher Street Day und die BAföG-Demo. Und diese ganzen Umzüge, die zeigen natürlich schon, dass wir ein gewaltiges Migrantenproblem haben. Wobei wir eben kein Zuwanderungsproblem, sondern ein Umherwanderungsproblem haben in Deutschland. In unseren Städten wandern ständig Menschen umher in großen Gruppen, die allen anderen völlig fremd sind. Und um das aushalten zu können, muss man eine gewisse multikulturelle Kompetenz entwickeln. Dazu gehört die Toleranz. Aber wenn man sie dann hat, ist man auch gestärkt im Kampf der Kulturen. Sehen Sie, viele haben ja Angst, dass eines Tages bei uns die Kopftücher zahlenmäßig stärker vertreten sind als die Pappnasen, sag ich mal. Und die Angst habe ich gar nicht. Denn sehen Sie, im Kampf der Kulturen tritt doch die islamische Welt mit einer einzigen Kultur an. Das ist die islamische Religion. Wir Deutschen aber, wir können auf eine multikulturelle Kampftruppe zurückgreifen. Bei uns kämpft die Popkultur Rücken an Rücken mit dem Musikantenstaat. Bei uns stehen diverse Religionsgemeinschaften neben Atheisten, Nihilisten, Anarchisten, Karnevalisten und Journalisten. Sehen Sie, wir haben Kommunisten, wir haben Kapitalisten, wir haben Sozialisten und die, die sich nicht entscheiden können, also Sozialdemokraten. Das ist doch großartig, dieses Multikulturelle. Sehen Sie, wir sind doch kulturell so breit aufgestellt, dass eine feindliche Übernahme durch eine einzige fremde Kultur eher unwahrscheinlich ist. Also seien wir froh über die multikulturellen Aspekte in Deutschland. Was wäre auch das Gegenteil von Multikultur? Monokultur, oder? Monokultur, da ist noch jede Zivilisation dran kaputt gegangen. Inzucht, das kennen Sie von europäischen Adelshäusern. Da stehen Sie dann eines Tages vor Prinz Charles oder Prinz Pipi Prügel von Hannover oder so. Ne? Aber wir sind multikulturell und wir sind dankbar, dass wir multikulturell sind, meine Damen und Herren. Ja, darauf sollten wir wirklich stolz sein in diesem Land, weil es wird uns ermöglichen, uns gegen diese Monokultur langfristig auch durchzusetzen. Natürlich haben wir Leute, danke, das ist doch, nein. Ich häng im Kiez an der Bude und hab Drinks bestellt. Sonne ballert auf den Kopf und ich fühl mich wie der King der Welt. Sau cool, doch ich schwitz wie ein Schwein. Alles voller Dreck, die Müllmänner haben hitzefrei. Auf dem Amt können die Atzen im Schatten warten. Holen sich Hartz IV in Bermudas und Badelatschen. Jeder sucht im Park vergeblich nach freien Ecken. Zwischen Kippen, Stummeln und stinkenden Plastiksäcken. Es gibt nur noch warmes Pilz. Der Asphalt auf der Straße schmilzt. Alle Leute werden gar gegrillt. Und morgen früh schreibt die Bild. Endlich Sommer in meinem Kiez. Alle haben sich auf einmal lieb. Lass uns um die Häuser ziehen. Denn es ist Sommer. Überall fließt der Schweiß, ich sterbe gleich. So schmeckt der Sommer. Meine Haut ist verbrannt, ich bin trotzdem entspannt und chill am Strand. So schmeckt der Sommer. Bei dem Smog und dem Mief wird man schnell aggressiv, nichts mehr mit Pie. So schmeckt der Sommer. Feuchte Tuch auf dem Kopf, ich werd sonst noch bekloppt vom Hitzeschock. So schmeckt der Sommer. Ja, ich bin übergeschnappt, mach den Körper vom Dach ins Tiefkühlfach. So schmeckt der Sommer. Und die Sonne gibt uns noch den goldenen Schuss. Und dann ist Schluss. Endlich Sommer in meinem Kiez. Alle haben sich auf einmal lieb. Lass uns um die Häuser ziehen. Denn es ist Sommer in meinem Kiez. Sommer in meinem Kiez. Es geht meterlange Schlangen vor den Eisdielen. Jeder lässt die Hüllen fallen, weil sich alle heiß fühlen. Hin zum Konsum, ohne wie ein Cabrio. Ich kotze vor Freude auf die Straße in mein Mario. Nonstop, lauf ich um Block, noch ne Runde. Und sie mir in die Rücke kürzer als eine Sekunde. Auch wenn es manchmal unerträglich ist. Es ist Sommer in meinem Kiez, besser geht es nicht. Endlich Sommer in meinem Kiez. Alle haben sich auf einmal lieb. Lass uns so die Häuser ziehen. Denn es ist Sommer in meinem Kiez. Sommer in meinem Kiez. Sommer in meinem Kiez. Sommer in meinem Kiez. Sommer in meinem Kiez. Die deutsch-peruanische Gruppe Culcha Candela. Und wir verabschieden uns auch schon vom heutigen Niemandsland. Ich sage schon mal Tschüss, Adeo, Adios. Bis nächste Woche Freitag. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern ein wunderschönes Wochenende. Morgen ist hier in Katalonien Feiertag. Es ist der 11. September, ein Feiertag anlässlich des Katalanismus. Bitte bleibt an den Radios. Es geht jetzt weiter hier bei Contrabanda FM mit noch mehr hörenswerten Sendungen von 6 beziehungsweise kurz nach 6 bis kurz nach 8. Sibaldone, das italienische Magazin von und mit Roberto Finocchio. Die heutige Niemandslandsendung wird am morgigen Samstag zwischen 10 und 12 Uhr wiederholt. Ihr könnt uns auch im Internet hören unter www.niemandsland.contrabanda.org. Da gibt es den Podcast von Contrabanda. Yo, agur, tschüss, haltet die Ohren steif. Auf dir.